29. Das Dorf, das zweimal verschwand. Diepensee unter dem BER. Verschwunden 1370er und 2004. Diepensee ist ein Dorf in Brandenburg, das nicht einmal verschwand, sondern zweimal, aber dann endgültig. Dort, wo einst Häuser und Höfe standen, Friedhof und Dorfteich lagen, ist heute ein Parkplatz zwischen den zwei Terminals des Flughafens Berlin-Brandenburg. Als man in den 90ern einen Ort für den neuen Hauptstadtflughafen suchte, standen rund 3 Dutzend zur Auswahl. Aber im Mai 96 unterschrieben der regierende Bürgermeister von Berlin und der Bundesverkehrsminister eine Empfehlung für den Bau in Schönefeld. Berlin hatte ein Interesse daran, dass der Flughafen möglichst nah an der Stadt lag. Der Bundesminister auch, denn alle Beamten waren gerade erst von Bonn nach Berlin umgezogen. Weil Diepensee neben Schönefeld lag und man den Flughafen groß und eine Hauptstadt würdig bauen wollte, benötigte man weiteres Land. Diepensee musste weichen. Als man den Flughafen Berlin-Brandenburg baute und die Häuser Diepensees abriss, grub man unter ihnen den Boden auf und fand darin die Spuren eines zweiten mittelalterlichen Ortes Diepensee. Fundamente, Mauerreste, den Kirchhof, Gehöfte, Sporen, Schnallen, Sensen, Ringe, Münzen, Spielzeug, Keramik. Einige dieser Teile sind im Landesmuseum Brandenburg in Brandenburg an der Havel ausgestellt. Dort sieht man auch ein Modell des Dorfes. 2 weit auseinanderliegende Häuserreihen, in deren Mitte sich ein Anger befindet, ein mandelförmiger Dorfplatz. Die Häuser stehen entlang der Straße, die Gärten liegen dahinter. Jedes Haus hatte einen Keller aus Stein, was zur damaligen Zeit ungewöhnlich war. Ein Haus hatte sogar einen zweiräumigen Keller. Vermutlich gehörte es der Familie des Dorfgründers. Denn Diepensee war eine organisierte Gründung, irgendwann Mitte oder Ende des 13. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit lebten Slawen in der Region. Sie hatten in den Flusstälern gesiedelt, wo es reichlich Wasser gab und der Boden einfach zu bearbeiten war. Dann entwickelte sich im 12. Jahrhundert die Mark Brandenburg, ein Territorium im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, über das die Askanier herrschten. Ihre Markgrafen ließen ab 1220 neue Städte gründen und ältere Siedlungen ausbauen. Eine davon war zum Beispiel auch die Doppelstadt Berlin-Köln. Im ländlichen Raum siedelten sie Bauernfamilien aus anderen Regionen an, angelockt durch geschenktes Land und vergünstigte Abgaben. Neue Siedlungen bestanden meist aus 10 bis 12 Höfen, jeweils mit 15 bis 20 Hektar Land. Wiesen, Weiden und Wald wurden gemeinschaftlich genutzt. Durch diese Dörfer verdichtete sich das Siedlungsnetz und nach begann man auch in höheren und trockeneren Gebieten Dörfer zu gründen. Eines davon war Diepensee. Der Name stammt vom tiefen See neben dem Gutshaus, der in der letzten Eiszeit entstanden war. Den Menschen in Diepensee muss es am Anfang des 14. Jahrhunderts gut gegangen sein. Die Funde, die man während des Flughafenbaus gemacht hat, deuten darauf hin. Man fand den Metallfuß eines Dreibeintopfes, damals ein luxuriöses Kochutensil, oder Sporen, die auf eine gehobenere Schicht schließen lassen, denn nicht alle besaßen Pferde und konnten reiten. Aber Diepensee lebte nicht lange. Bereits 1375 wurde es in einer Auflistung von Dörfern in Brandenburg als Desertum, Wüst, bezeichnet. Warum es wohl aufgegeben wurde? Vielleicht waren die Böden doch zu nährstoffarm. Vielleicht wurde die Bevölkerung aber auch von der Pest dahingerafft. Wir wissen es nicht. Diepensee blieb mehrere hundert Jahre unbewohnt. Es standen wahrscheinlich noch Gebäude im Ort. Und vielleicht fanden Schafhirten dort zeitweise Unterschlupf. Die Wüstung und die zugehörigen Ländereien wechselten in viele Hände, bis sie Anfang des 18. Jahrhunderts Eigentum 2 Parteien wurden. Der Familie Schlabrendorf und des Königs von Preußen, denn aus der Mark Brandenburg war mittlerweile das Königreich Preußen geworden. In Diepensee gab es zu jener Zeit eine kleine Siedlung, die dem benachbarten Rittergut Wassmannsdorf angegliedert war. Friedrich der Große baute sein Land aus, nicht nur territorial. Sein Anliegen war auch, die landwirtschaftlich nutzbare Fläche innerhalb seines Reichs zu vergrößern. Er siedelte deshalb Ortsfremde auf unbewohnten Gebieten an, ähnlich wie schon die Askanier 400 Jahre zuvor. Forschende schätzen, dass Diepensee zwischen 1755 und 1783 neu besiedelt wurde. Die Besiedelung war nicht ohne Konflikte. Friedrich der Große wollte, dass dort Bauern und Bäuerinnen lebten. Die Gutsherrenfamilie Schlaprindorf aber suchte nach Menschen, die auch auf ihrem Gut mitarbeiten konnten. Der erste Zensus von Diepensee listet auf, dass dort 53 Menschen in 19 Haushalten lebten, davon 15 als Hirten, Weberinnen, Rademacher, Knechte und Mägde. Nur 3 waren Kleinbauern, wie sie der König gesucht hatte. Im 19. Jahrhundert neigte sich die Feudalherrschaft dem Ende zu. 1810 wurde in Preußen die Leibeigenschaft aufgehoben. 1823 verkaufte die Adelsfamilie Schlaprindorf den Ort und seine Ländereien an den geheimen Oberrechnungsrat Büttner aus Berlin, einen bürgerlichen. Diepensee wird danach mehrmals in kurzen Abständen hintereinander verkauft. Es liest sich wie Immobilienspekulation. 1836 werden 28.000 Taler dafür bezahlt. 6 Jahre später schon 54.000 Taler. Grund und Boden waren zur Ware geworden. Aus dem Jahr 1928 gibt es eine Statistik des Ortes. Da wurde der Gutsbezirk in eine eigenständige Gemeinde umgewandelt. 552 Hektar groß, 199 Menschen. Nur wenige Jahre später, mit der Machtübernahme der Nazis, wurde das zweite Verschwinden Diepensees eingeleitet. Doch das wusste zu dieser Zeit noch niemand. Die NSDAP plante, ihre Luftwaffe auszubauen. 1934 gründete der Kasseler Henschel-Konzern eine Tochterfirma, die in Schönefeld Flugzeuge bauen sollte. Mehrere Gründe waren für die Wahl ausschlaggebend. Zum einen die Nähe zur Hauptstadt Berlin, zum anderen die weiten Flächen, auf denen sich nicht nur Produktionshallen bauen ließen, sondern die auch genügend Raum für die Startbahnen für Testflüge boten. Zu guter Letzt gehörten die Ländereien um Schönefeld und Diepensee auch einem einzigen Besitzer. Man musste deshalb nicht mit vielen Einzelnen verhandeln, um ein zusammenhängendes Gebiet zu kaufen. Die Henschel und Sohn AG aus Kassel kaufte Schönefeld und Diepensee. Bis Ende des Krieges wurden in den Henschel-Flugwerken 14.000 Flugzeuge produziert, auch von Zwangsarbeitskräften. Diepensee aber blieb davon unberührt. Die landwirtschaftlichen Betriebe arbeiteten weiter. Verträge mit dem Großgrundbesitzer wurden übernommen. Ihre Erzeugnisse nutzte man, um die Arbeiter im Werk zu versorgen. Bei Kriegsende 45 lebten in Diepensee 163 Menschen. Ein Jahr später hatte sich die Bevölkerung durch den Zuzug von Menschen aus dem zerstörten Berlin und Gebieten östlich der Oder fast verdoppelt auf 324. Wie überall in der sowjetischen Besatzungszone wurden die Großgrundbesitzer enteignet. Das Gutshaus hatte die Rote Armee für sich beschlagnahmt. Die Ländereien von Diepensee wurden aufgeteilt. Ein Drittel behielt die Rote Armee und versorgte damit ihre Garnison in Potsdam. Rund 2 Drittel wurden an 53 Kleinbauernfamilien verteilt. 1 Drittel davon waren Zugezogene. Allerdings mussten einige von ihnen ihr Land keine 2 Jahre später wieder abgeben. Denn die SBZ brauchte einen eigenen zivilen Flughafen. Tempelhof lag ja in West-Berlin und fand als Standort die alten Hallen und Startbahnen in Schönefeld. Bereits Ende 1947 sollte hier ein erweiterter Flughafen mit neuer Verkehrsanbindung eröffnet werden. In Diepensee mussten 13 Bauernfamilien, deren Grundstücke an das alte Areal angrenzten, sie zurückgeben. In den nächsten 10 Jahren war Diepensee wenig vom Geschehen auf dem Flughafen beeinflusst. Ab 1953 entstanden auch hier landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften. Und da in den großen Kollektivbetrieben nicht nur die ortsansässigen Bauern und Bäuerinnen beschäftigt waren, zogen weitere Menschen nach Diepensee. Für sie wurden Mietshäuser gebaut. Es entstanden Kindergarten, Dorfbibliothek, Supermarkt und eine Gaststätte. Nebenan in Schönefeld wurde 1958 die Deutsche Lufthansa der DDR gegründet. Sie bezog zunächst ein Terminal am südlichen Ende des Flughafens, der an Diepensee angrenzte. 5 Jahre später entstanden erste Pläne, den Flughafen zu vergrößern. 2 Start- und Landebahnen, in der Mitte Terminal und Bahnhof. Aber die Finanzen der DDR-Regierung waren zunehmend marode. Die Pläne wurden nie umgesetzt. Gleich nach dem Beitritt der DDR zur BRD wurden allerdings eben diese Ideen wieder aufgegriffen. Ein neuer Hauptstadtflughafen. Für die Menschen in Diepensee bedeutete das Unsicherheit. Grundstücksverkäufe stagnierten, das Leben wurde zunehmend unbequemer. Denn Gaststätten und Supermarkt mussten schließen, Sie waren wirtschaftlich unrentabel geworden. Von Jahr zu Jahr fuhren weniger öffentliche Busse nach Diepensee. Menschen wurden arbeitslos. Von den vielen kleinbäuerlichen Betrieben in Diepensee überlebte unter kapitalistischen Bedingungen nur ein einziger. In dieser angespannten Lage lud die Gemeinde zu Gesprächsrunden zum Flughafenbau in Schönefeld ein und machte Umfragen. Sie hatte zwei Möglichkeiten: rechtlich gegen die Flughafenerweiterung vorzugehen, mit unbestimmtem Ausgang, oder einer Umsiedlung zuzustimmen und mitzugestalten. Und so fiel am 24. Juni 1996 der Beschluss, Diepensee zu verlassen. Anders als in Breunsdorf durften die Diepenseer selbst wählen, wohin sie umziehen wollten. Sie legten ihre Prioritäten fest: eine gute S-Bahn-Anbindung, eine gewisse Distanz zum Flughafen, Schulen, Krankenhäuser und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Erst standen 6 Orte zur Auswahl, dann 13, schließlich 4. Stichwahl. Von 290 Stimmberechtigten nahmen 228 teil. 147 von ihnen stimmten für einen Standort in Königs Wusterhausen. Und wie sollte das neue Diepensee aussehen? So ähnlich wie das alte Diepensee. Und einige Baudenkmale wollte man mitnehmen: Teile der Mauer aus Feldstein, Straßenpflasterung, die Friedhofshalle. Ein langer, diskussionsreicher Prozess zum Bebauungsplan begann. Natürlich waren einige Grundstücke begehrter als andere. Über sie wurde so lange geredet, bis eine für alle annehmbare Lösung gefunden war. 65% aller Menschen in Diepensee lebten zur Miete. Gemeinsam wurden Mehrfamilien und Doppelhäuser geplant, wurde über Haus- und Dachformen, Räume, altersgerechtes und barrierefreies Wohnen gestritten. In Mieterversammlungen begannen sich ab Mitte 2001 Hausgemeinschaften herauszubilden. 2003 zogen die ersten um. Ein Jahr später lebten insgesamt 334 Menschen in ihren neuen Wohnungen und Häusern. Der neue Ort ist umgeben von Wiesen. Im Zentrum steht das Gemeindehaus. Seine Form ist unverändert. Darin hat man Ziegelsteine aus alten Landarbeiterkasernen verbaut. Daneben liegt die Kita. Dahinter der Ortsteich mit einem gepflasterten Areal, auf dem im Sommer Bänke stehen. Die Pflastersteine stammen aus dem alten Ort. Alle 7 Straßenschilder hat man mitgenommen. Weil es 6 Namen davon in Königs Wusterhausen bereits gab, hängen sie als Erinnerung im Gemeindehaus. Nur die Rotberger Straße gibt es auch wieder im neuen Diepensee. Es sind sogar einige Bäume mit umgezogen. Auch die Wiesen rund um das neue Dorf hat man bewusst angelegt. Denn das, was ein Dorf war, soll auch ein Dorf bleiben. Die Häuser im alten Diepensee wurden nach und nach abgerissen. Darunter erforschte man zwischen Winter 2004 und Sommer 2006 das mittelalterliche Diepensee. Über den Resten dieser beiden Orte liegt nun der Beton des Flughafens Berlin-Brandenburg. Die Flugzeuge ist das neue Diepensee allerdings nicht ganz losgeworden. Weil sich die Flugrouten geändert haben, hört und sieht man sie nun auch im neuen Dorf.